Beim Hautschäben. Wann die Frau sich in Haut schafft, es dem Mann nicht gescheit, den ich so viel Versicht haft, und die Sach sich vermeid. Da das ganz unverständlich, und het haft doch kein Sinn, wenn he dort danach Mann kriegt, und die Frau Sach nennt. So na erst leicht zu tjane, die dort nicht ganz versteht, will ich sich lat bereden, und unschuldig mitgeht. Wo ein Mann dort will gohne, die sich dort wie verploppt, wort ich an, als ich togauf und im Hautstuhl nen staubt. Wie dort auf die Dächer voller Frühesheit stund, dachte ich dort nicht lang dir, bat sie hier einen Funk. Aber wollt ich nicht wisst, wie wo lang dort an dir, wann da jeder Stech Hautje mat bekickt und betiert. Sie bekickte an Ditzi, denn besachte an Jant, und ich stund da an Lied, wort der vorne all chant. Einer wie nur zu einfach, und die andere zu strom. Jede Haut, den sie anpasst, funkt sie nur quot dran. Wie ein Haut er nicht zu dir, wie die sicher zu prast. Wann sie wieder nur schloss funk, wie ein dann wird die kost. Wie du einer nicht zu groß, dann wird die auch zu klein. Und ich wort all vom Stone hund schmeid auf ein Bein. So ne Wort nicht zu plautlach, stund er da noch zu hoch. Hau dir nicht zu viel Fetze, wäre du nicht genug. Dieser wie nu zu breitraunsch, und der nächste zu schmal. Ob sie hier noch ein Haut wohl, daran zwiebel dich all. Und sie jinkt durch die Rehe, und dann jinkt sie daran. Und da bien sie wieder, und da bien je Bram. Schließlich seht sie, ich sei dort hier nuscht erst, mangt die Heid. Und nu sieh ich je durch, und het fahrt nächste Stuhl rein. Mie verrutscht nu die Mautgans, bloß vollkommen ich hier los. Hat ich dit bloß gewusst, wäre ich nicht an die Maus. Ich prob dort zu bereden, aber sie hock mir an, leid mich schwindet dit Stuhl ut und am nächsten Stuhl an. Und so jinkt dort bi dit Stuhl, und so jinkt dort bi Jant. Und so bracht wie den Dach to, mangt die Stuhl schramm ihr Hand. Wann et mir ein Haut Schmack leid, dann wie den nicht gut. Und so krumm wie die Staut rund, nur ein pausenden Haut. Aus et Buten als Schämmert, kommt zum Letzten wie Rut, und ich hau mich durch Leivermol gescheit und gerut. Aber sie packt mich bloß an, schlappt mich aus in der Lung, nur dort stur, wo dit Schachtet tätig zum Arrest und Funk. Und da nahm sie sich einen, und den sah sie sich ab. Von gescheit leidet den, aus ein rebloser Nacht hab. Sei stund nu fertig spiels, putzt und prün sich die Haar, wann ich nu wort gesagt haut, wie die Kutter dans do. Aber wie dort Ramzobler, haut ich auch wort geliert. Wann dort Leben nicht schlacht geht, es et still bliebe wird. Und et sieht leid sie den nu, kam die Haar ab den Kopf, stelpt den Haut dann der Eber ab den Haarklappen ab. Aus ich dort dann so tausach, hat ich meist losgekriegt. Hinge leidet den Kopf, als wenn eine Hand mit Wind geht. Aber durch der Vorhang wäre ich auch so klug, da ich nu durch die Fried hält, kein Spektakel hier mag. Nu hat sie sich besonnen und sich nur mir gedreht. Na, was denkst dann von diesen? Sind es denen gescheit? Und ich seht, ohne Wahrheit, ob die ladet dem Gott, und dem sollst du auch chapen. Dat is een zeer schmakke hout.